dieser Geldschein, geht von Hand zu Hand, wechselt ständig den Besitzer, noch nicht das aufgedruckte Land. Ich war schon in Hongkong und das schon in Wien, selbst in einem Inderjob in Ost-Berlin. Ich bin ein süßer Geldschein, bleib keiner Sache treu, ob ich heute Menschen schade und sie morgen wieder erfreue. Das liegt nicht in meiner Macht, das gibt auch keinen Sinn, da ich nur ein Mittel zum Zwecke bin, da ich nur ein Mittel zum Zwecke bin. Ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, heißt in gute und in böse Sachen verwickelt sein. Heute kauft man mit mir Blumen für die Liebste ein, doch morgen schon kann ich der Lohn für eine und was sein. Doch morgen schon kann ich der Lohn für eine und was sein. Ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, heißt in gute und in böse Sachen verwickelt sein. Heute kauft man mit mir Blumen für die Liebste ein, doch morgen schon kann ich der Lohn für eine und verzeihen. Doch morgen schon kann ich der Lohn für eine und verzeihen. Ich bin ein süßer Geldschein, meine Heimat ist die Bank, dort liegt fast jede Währung sicher im Panzerschrank. Dollars aus den USA, oh, Franken aus der Schweiz, umso mehr man von uns hat, umso größer wird der Guide. Ich bin ein süßer Geldschein, steh voll im Verkehr, ich bestimm die Richtung, der Rest läuft hinterher. Zuhälter Mensch, oh, schickt mich auf den Strich, Zinsen nennt ihr den Gewinn, den er kassiert für mich. Zinsen nennt ihr den Gewinn, den er kassiert für mich. Ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, heißt in gute und in böse Sachen verwickelt sein. Heute kauft man mit den Blumen für die Liebste ein, doch morgen schon kann ich der Lohn für eine und das sein. Doch morgen schon kann ich der Lohn für eine und das sein. Ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, heißt in gute und in böse Sachen verwickelt sein. Heute kauft man mit mir Blumen für die Liebste ein, doch morgen schon kann ich der Lohn für eine und das sein. Doch morgen schon kann ich der Lohn für eine und das sein. Für alles, was du brauchst, musst du was geben, umsonst bekommst du nichts auf dieser Welt. Du kämpfst täglich ums Überleben, dein Helfer dabei ist das süße Geld. Keiner glaubt, dass Gegenstände leben, das ist doch so in der großen Welt. Doch einen Gegenstand gibt es, der nicht dazu gehört. Wen ich meine, ist das süße Geld. Wen ich meine, ist das süße Geld. Wen ich meine, ist das süße Geld. Wen ich meine, ist das süße Geld. Ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, heißt in gute und in böse Sachen verwickelt sein. Heute kauft man mit mir Blumen für die Liebste ein, doch morgen schon kann ich der Lohn für eine und das sein. Doch morgen schon kann ich der Lohn für eine und das sein.